Sowohl Ernaud als auch Eribon und Baron haben über ihre Eltern erst geschrieben, nachdem diese tot waren. Vielleicht haben sie den Abstand gebraucht. Oder die Freiheit, die man hat, wenn man niemanden mehr verletzen kann. Meine Eltern haben mich gezeugt und aufgezogen. Sie sind der Grund dafür, warum ich lebe und denke, wie ich denke. Und ich möchte nichts über sie schreiben, was nicht auch in ihrer Lebenszeit veröffentlicht werden kann. Ich möchte sowieso gar nicht so viel über sie schreiben, weil ihre gesellschaftlichen Rollen mit ihnen als Individuen sehr wenig zu tun haben. Teilweise grenzt es an Sozialpornografie, was die Kinder der Armen über ihre Eltern schreiben. Da kommen raue Hände vor und Tattoos und Sprachfehler, schlechtes Fernsehprogramm, Schweiß und Tränen.